Lass das besser bleiben, wir sind damit beschäftigt, cooler als du zu sein. Doch dafür müssen wir uns nicht anstrengen. Na, guck in den Lauf meiner Gunbanger. Ich trage Handschellen als Modeaccessoires. Ich hab die Fotokamera und Poloshirts parat. Ich geb dir dummen Depp keine Chance. Ich geh mit Toonie in viele Fastfood-Restaurants. Nur Homo, du willst so sein wie ich, doch kiffst zu wenig. Ich nuckel an der Bottle und du machst das an dem Penis. Gay. Faustregel 11 lautet, hast du Cash, musst du dir eine Tankstelle von Shell kaufen. Du hast ein Messer und ich hab ne Kanone. Bang. All meine Besitztümer sind Statussymbole. Ich smoke mein Haze, denn ich will mich verwöhnen und kann mir nehmen, was ich will. Denn ich gehör zum Cynic Swag Syndikat. Ohne Cash bist du am Arsch. Cynic Swag Syndikat. Cynic Swag Syndikat. Cynic Swag Syndikat. Ohne Cash bist du am Arsch. Cynic Swag Syndikat. Cynic Swag Syndikat. Faustregel 27 heißt, zeig auch für die allerkleinsten Bats Dankbarkeit. Danke. Ich hab so ein neues Modell von dem Turbojet. Und wissen, wir halten es für ein unbekanntes Flugobjekt. Fly. Nimm einen Zug von meinem Queenie und es ballert dich weg, dass du denkst, du musst in die Klinik. Ich hab heiße Models im Bett, yes, und bin stabil. Pollacks kennt mich als James Sinek. Ich bin so fly, Leute verwechseln mich mit Raumschiffen. Zudem konsumiere ich jegliche Art von Rauschgiften. Lauf, Lindchen, sonst muss ich dir das Lebenslicht ausblacken. Du bist arm dran, denn du kannst Weiber nur im Traum ficken. Ich hab keine Sorgen, Sorgen und krieg einen Orden, Orden. Denn ich hab mehr Sneaker als Michael Jordan. Michael Jordan. Ich hab nen Yannick geschallert und deine Ho wurde von mir mit Absicht geballert. Cynic Swag Syndikat. Ohne Cash bist du am Arsch. Cynic Swag Syndikat. Cynic Swag Syndikat. Cynic Swag Syndikat. Ohne Cash bist du am Arsch. Cynic Swag Syndikat. Cynic Swag Syndikat.